Welt um mich herum bewegt sich stetig. Alles rauscht nur so an mir vorbei. Sehe alles nur verschleiert, scheint so weit weg, doch ist es hier. Ich fühl mich hypnotisiert. Und von weit entfernt hör ich ein Geräusch. Ein zarter Klang, der mein Herz erfreut. Musik, du bist zurück, um mich mit Liebe aufzufüllen. Um meine Seele zu berühren. Sind die Depressionen auch noch so groß? Holst du mich immer wieder raus? Gibst mir Mut und Kraft für jeden neuen Tag? Wär ich taub oder wär ich stumm? Hätte ich all diese Lieder nie gesungen? Hätte ich nicht mal gewusst, wie mir jetzt geschieht. Musik, du bist zurück, um mich mit Liebe aufzufüllen, um meine Seele zu berühren. Kreist und kreist, sie dreht sich ewig. Alles kommt und zieht vorbei. Ich suche Ordnung in dem Chaos, suche Frieden in dem Krieg und wunder mich, warum's nicht geht. Von weit entfernt hör ich einen Klang, ein zarter Klang, der mein Herz erfreut. Musik, du bist zurück, um mich mit Liebe aufzufüllen, um meine Seele zu berühren. Sind die Depressionen auch noch so groß, holst du mich immer wieder raus, gibst mir Mut und Kraft für jeden neuen Tag. Wär ich taub oder wär ich stumm, hätte ich all diese Lieder nie gesungen, hätte ich nicht mal gewusst, wie mir jetzt geschieht. Musik, du bist zurück, um mich mit Liebe aufzufüllen, um meine Seele zu berühren.